Kundgabe 3475. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.5.1945. Gottes Wort, Wahrheit. Eingriff Gottes. In keiner Weise werdet ihr enttäuscht werden, denn mein Wort ist Wahrheit und wird ewiglich Wahrheit bleiben. Doch ihr müsstet euch in Geduld fassen, denn auch meine Geduld ist groß. Und jeder Tag ist für euch noch ein Gnadengeschenk, die ihr das Leben vorzeitig verlieren werdet. Jeder Tag ist eine Gelegenheit zur Kräftigung des Glaubens, der euch alles Kommende leichter überwinden lässet, die ihr als Überlebende nach meinem Eingriff noch die Aufgabe habt, den Seelen eurer Mitmenschen zu helfen. Doch meine Ankündigung erfüllet sich aufs Wort. Ich würde nur dann davon Abstand nehmen, wenn die Menschheit sich wandelte, wenn die Notzeit zuvor den Wandel bewerkstelligte und die Menschen mich suchen würden. Doch sie sind weit davon entfernt. Ihre Gedanken sind irdischer denn je. Und sie erkennen mich nicht, trotz meines Rufes, meiner Mahnungen und Warnungen. Und ich sah diesen Tiefstand von Ewigkeit voraus. Und darum ist das kommende Ereignis von Ewigkeit bestimmt, und alles wird sich erfüllen, wie ich es euch durch die Stimme des Geistes verkündet habe. In banger Not werdet ihr schweben und euch von mir verlassen glauben, doch ich bin euch nahe. Ich verlasse euch ewiglich nicht, so ihr nur meiner gedenket. Mit jedem Gedanken an mich rufet ihr mich zu euch, und ich höre den leisesten Ruf und komme ihm nach. Ich schreite ständig neben euch und begleite euch auf allen euren Wegen, wenn eure Herzen mir entgegenschlagen. Und darum banget nicht, sondern frohlocket, dass ihr selbst, ja, meine Nähe oder mein Fernsein bestimmet, und nützet dies. Rufet mich oft und innig, und ich werde bei euch sein und schützend meine Hände über euch breiten. Doch vertrauet und glaubet, nehmet mein Wort auf in euer Herz und lebet danach. Lasset keine Zweifel aufkommen und habet Geduld. Der Tag wird schneller kommen, als ihr annehmet, und er wird furchtbar sein. Denn ich zeige mich in aller Macht, und alles wird in Aufruhr sein. Und dann bleibet stark und vertrauet auf mich, denn die meinen verlasse ich nicht, und sie werden meine Nähe spüren. Die Welt mag handeln nach ihrem Ermessen. Die Menschen mögen ihren Willen tätig werden lassen, in verkehrter Richtung. Ich lenke doch das Weltgeschehen und stürze alle Pläne der Menschen um. Und sie sollen es erkennen als mein Werk. Und so sie nicht an mich glauben, sollen sie doch ihre eigene Machtlosigkeit erkennen, der Kraft gegenüber, die sie nicht mir selbst zusprechen wollen. Doch nützet die Zeit und bereitet euch vor, nehmet in Geduld alles auf euch, denn ihr könnt nur reifen, so ihr alle Widerstände überwindet und sie als meinen Willen erkennt. Ich habe nur euer seelisches Ausreifen zum Ziel, denn ich will euch gewinnen für ewig. Und so stärket euch jederzeit durch mein Wort und harret in Geduld, bis ich mich offensichtlich äußere. Euer Weg ist vorgezeichnet und ihr müsstet ihn zu Ende gehen. Doch nie lasse ich euch ohne Kraft, nie entziehe ich euch meine Liebe und Gnade. Und also werdet ihr alles meistern können, so ihr nur mich um meine Gnade bittet, so ihr mich rufet, stets und ständig, auf das ich euch führen kann, durch alle Gefahren hindurch, bis an euer Lebensende. Denn euer Leben währet nicht mehr lang. Amen.